Die drei grundlegenden Positionen im esoterischen Hitlerismus. Erstens die Symbolik. Es ist aufschlussreich, dass unmittelbar nachdem Deutschland im letzten Weltkrieg besiegt worden war, die Juden ihr verheißenes Land wiedererlangen, jenes irdische Gebiet, wo ebenfalls ein wichtiges Chakra des Astralkörpers der Erde wirksam sein dürfte. Der Hitlerismus behauptet, die Juden hätten einen der arischen Menschheit zugehörigen Mythos verdorben, den Mythos von der Heimkehr nach Hyperborea zum polaren Thule, in dem sich der echte Ausgangspunkt zu den Sternen des Ursprungs befindet, von wo dank einer geistigen und biologischen Mutation der Halbgöttlichen in eine göttliche sowie einiger Tiermenschen in halbgöttliche Wesen die Rückkehr stattfinden sollte. Und das sollte mit Hilfe der Vrielmacht des Vareno geschehen. Wir wollen versuchen, auf die zentrale Fragestellung der bisher skizzierten großen Themen einzugehen und uns mit den Positionen zu befassen, die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen. Es gibt Leute, die der Auffassung sind, dass die Legende von Hyperborea und ihrer Mythologie als etwas rein Symbolisches anzusehen sei, von etwas, das sich innerlich abspielt. Die im Mittelpunkt der Polarwelt hoher Eisberge gelegene Oase, die ein paradiesisches, gemäßigtes Klima hat, die Rasse der weißen Menschen mit durchsichtiger Haut, die über übermenschliche Kräfte verfügenden Magierinnen mit ihren goldenen, im Winde der Eisberge wehenden Haaren, die hohle Erde, Agardi, Shambhala, das goldene Vlies, die goldenen Äpfel, der Gral, die Rückkehr in die verlorene Heimat, das angestammte Vaterland, der Morgenstern sind Sinnbilder eines inneren alchemistischen Prozesses, einer Verwandlung des verstofflichten Wesens, des Tiermenschens, in ein zuerst halbgöttliches und später göttliches Wesen. Sinnbilder des Vorganges einer stufenweisen Einweihung zur Transformation des irdischen Menschen in einen himmlischen, unsterblichen. Die Überflutungen Hyperboreas, Atlantis, Lemurias, Mus und Gondwanas dürften hierbei auch symbolisch zu werten sein und haben Entsprechungen zu verschiedenen verloren gegangenen psychischen Zentren des ganzen Menschen, zur Zerteilung des großen Antiropos, zu einem Fall einer platonischen Kreuzigung des Geistes in die vier Reiche der Materie im gnostischen Sinne. Entsprechungen zu einer verloren gegangenen Ganzheit. Wie man wohl feststellen konnte, gab es das Symbol zuerst, und der Mensch kann von seiner Bedeutungslosigkeit nur in dem Maße abkommen, in welchem er sich selbst zum Sinnbild machen kann, indem er in jener Immanenz seiner eigenen Seele ein Symbol verkörpert und es lebt. Es ist dies die Gegenüberstellung mit dem Jungschen Archetypus. Am Ende seines Lebens benutzte Jung den Begriff Psychoid, in den er alles das einbezog, was über das Psychische hinausreichte. Die Archetypen können nun göttliche Wesenheiten oder diabolische Kräfte von einer anderen, der menschlichen Psyche fremden Daseinsform sein, von der diese gepackt wird und die sich in ihr, wenn auch in unvollkommener Weise, reflektiert. Götter und Dämonen. Das ist das letzte Bekenntnis Jungs zum Gnostizismus. So ist also die Rückkehr in die Heimat, nach Eden, keine Angelegenheit von Sterblichen von dieser Erde, sondern eine von verbannten Engeln, die besiegt wurden, wie Luzifer, Apollo, Quenos, den hierher geflüchteten Außerirdischen, den göttlichen Heroen. Und die Rückkehr wird sich nicht auf dieser harten und schweren Erde vollziehen, mit ihren langsamen stofflichen Schwingungen, sondern auf einer neuen Erde, oder vielmehr einer anderen Erde, die da kommen wird, oder die im alchemistischen Prozess der Verwandlung geschaffen wird, indem sie sich im Menschen und für den Menschen unsichtbar macht, wie Rilke sagen würde, wobei sie wieder zu jenem Zustand zurückkehrt, der vor der Verstofflichung bestand, in einer Spirale oder in einem Kreise. Denn die Erde wird aus dem Abgrund des Kali-Yuga nicht herausgelangen können ohne die Hilfe des vergöttlichten Menschen. Die Rückkehr vollzieht sich auf einer entsprechenden Parallelerde, die sozusagen aus Antimaterie besteht. Es ist die andere Erde Platos, die innere Erde. Und wenn sich der Tiermensch und die Halbgöttlichen beim Beschreiben des Mythos irren und das Symbol auf einen bestimmten Vollzug in physischer, geografischer Beziehung auf diese Erde beschränken, dann zerbrechen sie den Gral, zerschlagen das Antlitz des Archetyps, verletzen das kosmische Geheimnis und rufen die Katastrophe hervor. Diejenigen, welche diesen erläuternden Standpunkt einnehmen und sich zum goldenen Band der großen Überlieferung der Eingeweihten aufschwingen, sind der Meinung, dass Hitlers Irrtum darin bestand, dass er von dem Gedanken an die physische Rückkehr zum mythischen Asgard der Asen und des Gottes Wotan besessen war, dessen Wohnsitz seiner Ansicht nach im Kaukasus unweit des Berges Elbrus lag, der Heimstatt der Göttin Freya mit den schneeweißen Brüsten, in Wirklichkeit der Venus. Und es ist auch der Irrtum der zionistischen Juden, dass sie sich des irdischen Jerusalem bemächtigt haben, dass sie für die verheißene Erde halten und dabei die alteingesessenen Erben des Landes vertrieben, was für sie aber nicht zählt, weil es ja im Rahmen dieses mythischen kosmischen Dramas, das die Juden durchleben, lediglich eine rein menschliche Angelegenheit, Sache der Tiermenschen ist. Noch weniger Bedeutung dürfte das alles für den Archetyp haben, der von ihnen Besitz ergriffen hat. Dieser im Laufe einer Zeit wiederholte Male gleichzeitig geschehene Irrtum ruft eine Kette verhängnisvoller Ereignisse auf Erden hervor, deren Ausmaße sich noch nicht ermessen lassen, vor allem nicht in der empfindlichen Welt der Sinnbilder. Er kommt dem Raube eines kleinen Stückes vom goldenen Apfel der Hesperiden, des Grals, gleich und einem Missbrauch desselben. Denn der Schritt zurück in die verklärte, umgewandelte andere Erde ist durch den Absprung vom psychischen Pol, vom Kronenchakra oben, am höchsten Punkt des Hauptes des vergeistigten Menschen aus zu vollziehen. Der wirkliche Gott, der Sucher der verlorenen Heimstatt, des verschwundenen Thule, ist der Gott der Verlierer hier auf dieser äußeren Erde, in dieser Zeit grober Verstofflichung, der Gott der Katharer, der Templer, wie ich es Ezra Pound erklärt habe. Alle goldenen Äpfel müssen aufs Neue zusammengebracht werden, um den Garten der Hesperiden, Avalons, wiedererstehen zu lassen. Alle Stücke der zerbrochenen Krone sind wieder zusammenzufügen, um sie wieder so schön zu gestalten, wie sie vor ihrer Zerstörung war. Alle Stücke des Grals sind wiederzufinden, um sie auf dem Berge des durchsichtigen Eises, dem Berge der Offenbarung in höchster Mitternacht, im blauen Lichte des Morgensternes aufzubewahren, das wussten die Wanderer in der Morgenröte, die Wächter des Morgenrotes.